Es ist nun vorgekommen, dass in einzelnen Dörfern oder in Städten die Bevölkerung gegen solche terroristischen Jagdflieger zur Selbsthilfe geschritten ist. Sie hat sie erschlagen. Oder ihnen die Hälse durchgeschnitten. Und ähnliches. Wir vergießen deshalb keine Krokodilstränen und die das getan haben, werden deshalb nicht aufs Schafott geführt. So verrückt sind wir nicht. Wir können diese Wut der Bevölkerung sehr gut verstehen. Und die englischen, amerikanischen Piloten müssen sich darüber klar sein, wenn sie weiter so fortfahren wie bisher, so wird das deutsche Volk ihnen eine Antwort geben, die ihnen alles andere nur kein Vergnügen bereiten wird.